Abschnitt 19 aus 13 Linden von Friedrich Wilhelm Weber. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Elmar im Klostergarten. Erstens. Geh ich durch den Klostergarten, bei des Frühlings lindem Weben, staunen muss ich, dass ich atme nach dem Kampf auf Tod und Leben. Atme, weil mit seltner Treue gute Menschen für mich wachten, Christen für den Ungetauften und dem Leib Genesung brachten. Nur dem Leib, der wunden Seele, Arznei erdenkt kein Denker, kam sie krank in diese Mauern, krank genug, hier ward sie kränker. Kam sie krank an Hass und Liebe, krank genug an diese Stille, kränker durch des Zweifels Qualen, ward sie in der Klosterzelle. Beides bist du, Pater Prior, weis und gut, das muß ich klagen. Deine Weisheit, deine Güte, hat mir bittre Frucht getragen. Zweitens. Beides bist du, Pater Prior, weis und gut, doch mir zum Leide, seit ich horchte deinem Raunen, wichen von mir Fried und Freude. Früchte sucht der Knab im Walde, wo sich Blatt und Beere drängen, immer reifer, immer röter, glühn sie an den Berggehängen. Sommersüße große Früchte, immer röter, immer reifer, glühn sie in den Talgewinden, und den Knaben zieht der Eifer. Und der Eifer zieht den Knaben immer tiefer in die Gründe, bis wie Rätsel ihn umstricken Berggehäng und Talgewinde. Fremd ist ihm der Born im Steine, fremd der Bach, der muntre Wandrer, fremd der Fels und auf dem Felsen selbst der Sonnenschein ein anderer. Fremd die Blumen, fremd die Bäume, fremd die Vögel in den Zweigen, ach, wer wird dem armen Jungen den ersehnten Rückweg zeigen? Pater Prior, Pater Prior, deiner Weisheit linde Lehren führten mich in Irr und Wirre wie den Knaben rote Beeren. Drittens. Wird den Menschen zugewogen, Leid und Lust mit gleicher Waage, schulden mir gerechte Götter Sonnenschein und linde Tage. Dunkel war es, was ich lebte, Übles hast du angestiftet, Wodans Priester, der das weiche Knabenherz mit Hass vergiftet. Dann ein Rausch der Siegestrunkne, Taumel auf den Wikingszügen, war das frohbewussten Glückes, ruhig atmendes Genügen? Dann des argen Neids, der mitten mich ins Herz getroffen, Ächtung, Siechtum, Seelenkämpfe und ein Lieben ohne Hoffen. Innerlich verhärmt, verkümmert, seh ich um mich Schutt und Scherben. O ihr allzu treuen Pfleger, warum ließt ihr mich nicht sterben? Wird's den Menschen zugewogen, Leid und Lust mit gleicher Waage, schulden mir gerechte Götter, Sonnenschein und linde Tage. Viertens. Im Gebirg ist eine Stille, wo der Sturm der Wild empörte, brechend in den hohen Hallen, bis zum Grund den Wald zerstörte. Hingerafft, geknickt, zerschmettert, liegen dort die mächt'gen Eichen, unter Weiderich und Binsen modern ihre Riesenleichen. Aufeinander, durcheinander, Stamm und Äste wild verworren, losgerissen in die Lüfte, stehen die schwarzen Wurzelknorren. Die von Frühlingswonne träumten, Finkenschlag und Blumenschimmer, warf im Zorn das Wetterbrausen einer Winternacht in Trümmer. Öd und wüst, so wüst und öde, ward mein Leben eine Stunde, richtete die Blütenbäume meiner Hoffnung jäh zugrunde. Wüst und öde, um den Toten spinnen sich wie dunkle Ranken, einen Runenstein umweben, meine traurigen Gedanken. Fünftens. Wäre nicht der Neid der Götter, Menschen könnten glücklich werden, wäre nicht der Hass der Menschen, oh, es wäre schön auf Erden. Grollend schauen die Loseschüttler von den dunklen Wolken sitzen. Will ein Herz in Hoffnung knospen, treuen sie mit des Zornes Blitzen. Will ein Herz in Freud erblühen, auf die ersten zarten Sprossen, schleudern sie mit harten Händen Winterschnee und raue Schlossen. Und der Erdensohn, um aller Not ein Übermaß zu schaffen, Schlag um Schlag auf seinesgleichen schwingt er die verruchten Waffen. O, nicht hungerhagre Wölfe, die ein krankes Reh gefunden und sich balken um die Beute, reißen sich so tiefe Wunden. Wäre nicht der Neid der Götter, Menschen könnten glücklich werden. Wäre nicht der Hass der Menschen, o, es wäre schön auf Erden. Sechstens. Ehrlos, wehrlos, all der Wälder, all der Hage, all der Heiden, ist mir nicht so viel gelassen, einen Stab davon zu schneiden. Ehrlos, wehrlos, all der Hufen, nicht ein armer, schmaler Fetzen, all der Häuser, nicht ein Fleckchen, einen Dreibein draufzusetzen. Straßen hat die Welt, vier Straßen, offen seit viel tausend Jahren, blas ich eine Federflocke, wo sie fliegt, da kann ich fahren. Weit, so weit die Wasser rinnen, rechtlos, friedlos, Leib und Leben sind dem Schächer wie dem Wolfe, wie dem Raben preisgegeben. Und die Seele, ohne Antwort, muß ich fragen, immer fragen, wüsst ich Raum für sie, das andere, o das andere wollt ich tragen. Kann sie fliehen zu Walhalls Göttern, sind sie denn zum Gott der Christen, ist er denn der müde Kämpfer, ringt in Zweifeln und in Zwisten. Siebtens. Keine Götter sitzen droben auf den grauen Wolkenstühlen, keine oder Felsenharte, die nicht Leid, nicht Mitleid fühlen, keine oder dumpfe Schläfer, die auf weichen Polstern gähnen und vergessend wie vergessen die Jahrtausende verdehnen. Walhall, Morgentraum des Knaben, beim Erwachen schnell verflogen, Tiatkrim, der alte Friese, deucht mir fast, hat viel gelogen. Leb ich nicht, und was lebendig in mir wirkt, wo kann es bleiben, wird es nichtig wie die Hülle, die es deckt im Sturme treiben. Ohne Antwort muss ich fragen, ohne Trost, wohin ich kehre, und erschrocken starrt das Auge in die Nacht, ins ewig Leere. Achtens. Künste lernt ich edler Künste, hoher Künste lernt ich sieben, wie sie übten unsere Väter, wie sie Nordmanns Männer üben. Runen lesen, Runen ritzen und der Harfe Saiten rühren, schmieden eine zähe Klinge und im Streit sie ehrlich führen. Fest auf Rosses Rücken haften, schwimmen durch empörte Sunde und mit Pfeil und Speer ins Weite senden sichre Todeswunde. Künste lernt ich edler Künste, hoher Künste lernt ich sieben. Wenig frommen sie, die eine, schwerste ist mir fremd geblieben. Könnt ich denken, was ich wollte, und vergessen, was ich möchte, heller wären meine Tage, stiller wären meine Nächte. Neuntens. Die beneid ich, die im Glanze deutscher Heldenzeit sich sonnten, die mit Schwertern statt mit Worten ihre Meinung sagen konnten. Tatlos schlepp ich meine Tage, o, ich habe Zeit zum Denken, Zeit zum Sinnen und zum Suchen, Zeit genug, mich selbst zu kränken. Und die Mönche, sie umhegen mich mit rücksichtsvoller Liebe, mir zur Qual, ich trüge leichter, Keulenschlag und Klingenhiebe. Irren will ich durch die Lande, auf den Wassern will ich treiben, tödlich ist mir dieses Brüten, und hier kann ich nimmer bleiben. Zehntens. Von der Heimat Erde scheiden, o, wohl ist es hart und herbe, muß ich scheiden ohne Hoffnung, bin ich tot, bevor ich sterbe. Muß ich scheiden ohne Hoffnung, gleich dem Hirsch auf mürbem Eise, das im Strom zum Meere flutet, fahr ich trostlos auf die Reise. Zwar in weltentlegner Bergschlucht, wo der Ebersuhlt, der Graue, könnt ich hausen mit dem Waldschrat, Helings wie der Fuchs im Baue, wildes Tier mit wilden Tieren, dann aus Not ein Dieb, ein Schächer, dann zu Trutz und Hohn der Häuptling, ausgestoßener Verbrecher. Armer Elmar, irre, irre, durch die Wasser, durch die Lande, findest du kein Grab in Ehren, such ein Grab dir ohne Schande. 11. Winternachts am Hallenfeuer wußte Wilfried Thorfells Gästen Nordlandssagen zu berichten von dem Weinland fern im Westen, das zuerst der rote Erik, dann Björn Astbrandsson gefunden, als auf reisemüden Kielen Sturm sie trieb von Sund zu Sunden. Traumhaft wunderliche Sagen von des Waldes Riesenkronen, von den armen roten Männern, die in ihrem Schatten wohnen. Von des Dickichts Astgewirre, Blumenschlingen Laubgewinden, wo nur mühvoll kluge Jäger Hirsch und Bär den Wildpfad finden. Von den seltsam bunten Vögeln, die durch Strauch und Wipfel streifen oder eine graue Wolke Bucht und Klippenhang umschweifen. Von des Bibers Wasserdörfern, von der Taube Wanderzügen, von des Büffels Weidegängen und der Schnee ganz hohen Flügen, vom Gelock der Rebenranken, die um Stamm und Zweige gaukeln, von den purpurdunkeln Trauben, die im Sonnenglanz sich schaukeln, von dem Weizenfeld der Lichtung zwischen Fluss und Felsenföhren, Lanzenschäfte all die Halme, goldne Keulen all die Ähren, von des Urwalds tiefem Schweigen, wenn die stillen Sternenbälle glühn und weit verhallt der dumpfe Nachtgesang der Wasserfälle. Wenn der Wildnis fromme Söhne aus den Hirschhautzelten treten und gehobnen Haupts zum großen, unbegriffenen Geiste beten. Fernes Land in Kinderunschuld, nicht verwirrt vom Kampf und Kriege, zwischen Göttern, zwischen Menschen, schläfst du in der Wellenwiege. Ob die graue Wasserwüste dich in Nacht und Nebel berge, dennoch find ich dich, dem Flüchtling, ist die Not ein guter Ferge. Ausgestoßen von den Meinen, wilder Wolf im eigenen Lande, seh ich vor mir Strick und Grube, hinter mir die Treiberbande. Wertlos ward ich gleich dem Moose, gleich dem Pilz am Bergeshange, die das Reh des Waldes achtlos niedertritt auf seinem Gange. Wertlos gleich dem Fichtenzapfen, den der Sturm mit Laub und Schorfen seines Spielwerks überdrüssig in den Heidesumpf geworfen. Schönes Land im weiten Westen, fern und einsam, heb die Schwingen, freier Falk, du Heimatloser, eine Heimat zu erringen. Heb die Schwingen, schon zu lange hast du träumend hier gesessen, fort, mehr über, in der Wildnis, allvergessend, allvergessen. 12. Geh ich einsam durch die Büsche, sitz ich einsam in der Zelle, unablässig mir zur Seite, folgt ein treuer Sprechgeselle. Immer knurrt er, harre, harre, immer raunt er, bleibe, bleibe, alles fügt sich eh im höchsten Sommer steht die Sonnenscheibe. Und ich harre, weil ich tiefer in mein Suchen mich versenke, und ich bleibe, Hilda, weil ich dein gedenke. 13. Wind, du unsichtbarer Wandrer, flüchtig ist dein Gang vom Westen, wenn du in die Tannenwipfel schreitest aus den Eichenästen. Wenn du schauerst durch die Blätter, wenn du flüsterst mit den Zweigen und zu lauschen Halm und Blüte all die klugen Köpfche neigen. All den Blüten, all den Halmen lispelst du ein liebes Grüßen von den Dolden, von den Glocken, die im blauen Walde sprießen. Wind, du unsichtbarer Wandrer, rausche nur durch Busch und Hagen, von der Blume, die ich meine, hast du mir kein Wort zu sagen. 14. Wüsst ich sie im sichern Hafen, Mit den Stürmen kämpft ich gerne, alle Schmerzen wollt ich dulden, bliebe jeder Schmerz ihr ferne. Wär ich besser, möcht ich lieber, dass ich keine Schmerzen trüge, dass, so oft sie mein gedenket, banger nicht das Herz ihr schlüge. Dass sie mein nicht mehr gedächte, herbstes Wort von allen Herben, bitterer Tod, vergessen werden, ist noch bitterer als sterben. Eine Lieb ist keine Liebe, dass sie durch zwei Herzen gehe, ist ihr Recht und beiden bringe sehnend Leid und wundes Wehe. 15. Kreiser Prior, deine Lehren sind verständig, sehr verständig, nur erwäge, Kreiser Prior, du bist tot und ich lebendig. Deine Lehren, Kreiser Prior, wie des Schnees gelinde Flocken, säuseln sie vom frostgen Himmel auf des Frühlings Blumenglocken. Alte Menschen, kalte Menschen, ihre Häupter grauer Winter, ihre längst verglühten Herzen, längst erstarrte harte Sinter. 16. Wunderlich, ein altes Märchen, deucht es mir, gehört im Traume, sinnend einen Kranz im Schoße, saß sie unterm Apfelbaume. Weiße Blütenblätter streifend, von der Achsel aus den Locken, gab sie mir den Gruß zurücke, halb errötend, süß erschrocken. Eines hatt ich ihr zu sagen, statt des einen sagt ich immer, was ich nicht zu sagen hatte, was ich hatte, sagt ich nimmer. Von dem großen, grauen Wolfshund, ihrem treuesten Weggesellen, von der Brut im Nest der Amsel sprach ich und des Bachs Forellen. Wunderlich, geschliffene Äxte, sah ich furchtlos auf mich zücken, und vor einem Mädchen stand ich, zaghaft mit gesenkten Blicken. 17. Wollte manchmal stille Hoffnung sich im Herzen leise regen, hielt mir eine blasse Idis strengen Blicks das Kreuz entgegen. Schöne Idis, oh, ich weiß es, wo sich unsere Wege scheiden, lieben könntest du den Sachsen, den Gebannten, nie den Heiden. Lieben könntest du den Bettler, doch den Kreuzverächter nimmer, da sich unsere Wege scheiden, leb wohl auf immer. 18. Steh ich vor dem Zauberberge, süße Klänge rauschen drinnen, komm zu uns, bei uns alleine magst du Huld und Heil gewinnen. Komm zu uns, schon lange, lange harren wir des blonden Knaben, komm, und alles ist dein eigen, komm, und alles sollst du haben. Eine winkt mir traurig lächelnd, und mein Herz will zu der einen, ja, ich komme, möcht ich rufen, nein, ich kann nicht, muß ich weinen. Steh ich vor dem Zauberberge, süße Klänge hör ich rauschen, fort, oh fort, doch wie gefesselt, muß ich stehen und lauschen, lauschen. 19. Deiner Worte, Kreiser Prior, auch nicht eines ging verloren, klagst du gleich, der träge Schüler lauschte dir nur mit den Ohren. Jedes hab ich wohl verstanden und erwogen tief im Herzen, Kreiser Prior, statt des Trostes brachtest du mir Not und Schmerzen, statt des Glaubens bange Zweifel, statt der Ruhe ihres Schwanken, immer jagend, immer fragend, schweifen unstet die Gedanken, gleich wie sturmgetriebne Tauben, fern den heimatlichen Buchen, zwischen See und Himmel flattern und umsonst ein Eiland suchen. Pfadlos sind die blauen Lüfte, ratlos bin ich selbst und müde, was ich suche, was ich sehne, ist nicht Glück, nur Friede, Friede. 20. Welch unselge Zeit, der Fremdling, Herr im Land, gehöhnt die Treue, krank das Recht, der alte Glaube, tot und rätselhaft der Neue. Wär ich grau, verschmerzen könnt ich alle Mühsal, die gewesen, und im Sterben von des Lebens, langem Siechtum bald genesen. Jugend heischt und hofft, verloren war mein Dringen und mein Werben, frommt es nicht, der Welt zu leben, tut es Not, der Welt zu sterben. Glücklich, wer von ihr geschieden eine Siedelei sich baute und vom Gartenfleck am Walde neidlos in das Wirrsal schaute. Oder, wenn der Geist ihn triebe, in der Klosterzelle säße und ins Ewige versunken Zeit und Erdenleid vergäße. 21. Nicht ein Sperling fällt vom Dache, nicht ein Haar von deinem Haupte, außer Gott und Gottes Willen, guter Prior, wer das glaubte. Und du sprachst, sein starker Wille führte mich in dieses Schweigen aus der Welt, um mir die rechte Straße in die Welt zu zeigen. Und du sprachst, dass auch das Üble dem zum Heil gereichen müsste, der es Gott zuliebe trüge, guter Prior, wer das wüsste. Ebb und Flut in meinem Kopfe soll sich stillen all das Streiten, guter Prior, manches Rätsel hast du mir noch auszudeuten. 22. Auch die Feinde soll ich lieben, Pater Prior, welch Verlangen, schlägt mich wer, ich soll gelassen ihm erbieten beide Wangen? Harter Mönch, du lehrst und forderst, 100 Pflichten schwer zu üben, doch die übermenschlich schwerste dünkt mich, seinen Feind zu lieben. Und ihr tut es, ich erfuhr es, an mir selbst, nun schweig, du Spötter, Wodans Priester, diese Menschen können mehr als unsere Götter. 23. Schwank ich zwischen Gott und Göttern, an die Menschheit, die ich hasste, glaub ich nun, ein Gottesodem lebt und wirkt im Erdengaste. War's durch fromme Kraft des Guten, war's durch dunkle Macht des Bösen, dass nach mondelangem Ringen ich von schwerer Sucht genesen? Alte Trude, stammt dein Werben aus des Abgrunds Finsternissen, dein Beschwören ist dein Suchen und dein Zauber ist dein Wissen. Deine Blumen, deine Kräuter sprießen froh am Licht der Sonnen und mit reinen Händen schöpfst du aus des Bergs kristallnem Bronnen. Und mit reinen Händen boten gute Menschen mir den Becher, Christ dem Heiden, bietre Mönche, dem geächteten Verbrecher. Wunder gibt es, deren Wirken nie zu Ende wird geschrieben, Menschengeist mit seinem Forschen, Menschenherz mit seinem Lieben. 24. Oft erscheinen mir Gestalten, wie ich sie geträumt im Fieber, ja, so war es, eine Jungfrau saß mir schweigend gegenüber, schwarz ihr Kleid, ein Kreuz am Busen, weiß ihr Mieder, reinste Güte, in den Blicken, auf den Wangen, Lilienschnee und Rosenblüte. Caritas, ein Christenmädchen, immer liebreich, immer huldig, immer da getrosten Mutes, dienstbeflissen und geduldig. Also sah ich sie, die Fromme, ob sie sanft sich um mich mühte oder, tief gesenkt die Stirne, betend vor dem Lager kniete. Caritas, wie schufst du Herben, wider Streit mir im Gemüte, zwingt die Macht der Menschen Nacken, Menschenherzen zwingt die Güte. Vor dem starken Gott der Christen, vor der Milde seiner Lehren, beugt ich mich, wenn nicht verhasste Franken die Verkünder wären. 25. Wie, wenn statt besiegt zu werden, wir die Franken übermochten, hätten wir nicht unsere Götter aufgedrängt den Unterjochten? Hätten wir die guten Mönche nicht verlacht als eitle Schwätzer, denn die Wahrheit hat der Sieger, der Besiegte ist ein Ketzer. Was ist Wahrheit? Rief der Römer, spöttisch in der Christensage. Ohne Antwort in die Wolken schreit der welturalte Frage. Soll ein Menschenauge schauen, muß der Himmel sich erschließen und ein Abglanz seines Lichtes in das dunkle Herz sich gießen. Also sprachst du, weiser Prior, beten soll ich, wird es frommen? Wenn ich bete, wird im Beten mir die Offenbarung kommen? Ende von Abschnitt 19.